Ganz schön bizarr, dass man Animal Collective aus den USA mit dem Song Leaf House zu finden ist. Dieser Song auf dem Sampler Future Folk, auf dem sich viele recht unbekannte Künstler versammelt haben, die irgendwie mit neuer Folkmusik zu tun haben. Die Plattenfirma bewarb diesen Sampler mit der Bezeichnung Ein freundliches Utopia, der auch der Titel dieses Soundtracks ist, in dem es um die Rückkehr der Folkmusik geht. Jetzt ist Folkmusik oder auch im Deutschen Volksmusik ein weiter Begriff, deren Randzonen und viele Gebiete ich heute streifen möchte. Repräsentativ für die deutsche Folkszene ist das Duo Deitsch oder Deutsch, deren Mitglieder über viel Erfahrung in der Aufarbeitung von traditionellem Liedgut, aber auch in der Darbietung eigener Kompositionen haben. Hören wir das Wackermädchen von Deitsch.